Kapitel 16. Es ist Mandy. Sie fragt: Hast du Lust, morgen mit mir ins Kino zu gehen? Wie? Was? Ich frage, ob du Lust hast, mit mir morgen ins Kino zu gehen. David sieht Mandy an. Sie hat schöne, lange, blonde Haare. Ihre Haut ist noch braun vom Sommer. David denkt, Mandy ist ein total anderer Typ Frau als die Schwarzhaarige. Kapitel 17. Und? David lächelt. Er sagt, ich rufe dich an, okay? Mandy und die Volleyballfrauen gehen. Kapitel 18. David sieht wieder zu der Frau. Sie liest konzentriert im Spiegel. David nimmt sein Handy. Er schreibt eine SMS an einen Freund. Bitte ruf mich an. Eine Frau soll meinen Klingelton hören. Kapitel 19. Davids Handy klingelt. Der Klingelton ist von dem Song Die da von den Fantastischen Vier. Der Klingelton ist total laut. Alle Leute im Café Grande gucken. Nur die Frau nicht. Sie liest konzentriert im Spiegel. Kapitel 20. David geht auf die Toilette. Er geht nahe am Tisch der Frau vorbei. Aber die Frau sieht ihn nicht. David kommt von der Toilette zurück. Er tritt mit dem Fuß gegen den Tisch der Frau. Er sagt, oh, Entschuldigung. Macht nichts, sagt die Frau. Aber sie sieht David nicht an. David denkt, verdammt.